1. Nach einiger Zeit beschafft sich Absalom Wagen und Förder Soe Funzig Manner, die im Ulsleib wash voris liefen. 2. Absalom stellte sich frühmorgens am Stadter auf, und wenn jemand mit einem recht strike kam, den König ein Urteil zu bitten, sprach Absalom innen und fragte nach seiner Herkunft. Antwortet der Mann, sei aus einem der Stamm Israels, fu Absalom fort. 3. Absalom sagt zu ihm, dein Anliegen ist gut und berechtigt, doch vom König wird dir niemand zuhören. 4. Er fügte hinzu, wenn ich doch zum Richter im Land ernen Word, damit jeder, der einen Streit oder ein Rechtsangelegenheit hat, zu mir kommen konnte und ich ihm zu seinem Recht verhelfen Word. 5. Wenn jemand herentrat, im Respekt zu erweisen, streckte Absalom sein Hand aus, umarmte ihn und küsste ihn. 6. Auf dies Weise verhielt sich Absalom gegenüber jedem Israeliten, der den König ein Urteil bat, und so gewann die Hasen der Menschen in Israel für sich. 7. Nach vier Jahren sprach Absalom zum König, ich mochte nach Hebron gehen, mein Gelübde zu erfüllen, das ich dem Herrn gegeben habe. 8. Denn als ich in Gesur in Aram war, legte ich Folgens Gelübde b, wenn der Herr mich tatsächlich nach Jerusalem zurückbringt, wird ich in Amberton. 9. Der König erwidert ihm, Gehr in Frieden. Daraufhin machte sich Absalom auf den Weg nach Hebron. 10. Jedoch sandt Absalom Geheimboten zu allen Stammen Israels und ließ die Botschaft verbreiten, sobald den Klang des Horns hort, sollte wissen, Absalom ist in Hebron König geworden. 11. 200 Männer aus Jerusalem, die eingeladen waren, jingen mit Absalom, doch sie waren unwissenden und ten nichts von der Verschworung. 12. Warend Absalom die Opfer darbracht, ließ Orcher Hittifel aus Gilo, David's Berater, aus seiner Heimatstadt rufen. Die Verschworung ward starker und immer mehr Menschen schlossen sich Absalmen. 13. Als David die Nachricht erregt, die Israeliten haben sich Absalom zugewandt, sprach David zu allen seinen Hofbeamten in Jerusalem. 14. Lasst uns fliehen, denn sonst gibt es kein Rettung vor Absalom für uns. Brecht sofort auf, damit uns nicht plötzlich überfällt und ein Blutbad in der Stadt anrichtet. 15. Die Beamten des Königs erwiderten dem König, was immer mein Herr, der König, beschließt, Dein Diener sin Beret. 16. So zog der König aus, und sein ganzer Hof folgte ihm unmittelbar. Der König ließ jedoch zen seine Nebenfrauen zurück, das Haus zu hüten. 17. Der König zog aus, und all sein Beamten folgten ihm nach. Letzten Haus hielten sein 18. Waren das gesamte Volk soe alkreter und pleiter in im Vorbezogen. Orchel 600 Männer des Gatteters Itai, die im Aus Gat gefolgt waren, zogen König vorbei. 19. Der König fragte Itai Aus Gat, Warum gehst du auch mit uns? Keri und bleibe beim neuen König, denn du bist ein Ausländer und bist ohnehin ein Verbannter Aus deiner Heimat. 20. Du bist erst gestern gekommen, und heute sollte ich dich mit uns in die Ungewissheit sehen lassen, warend ich selbst eines Ungewiss sehe. Keri und nimm dein Landslut mit dir zurück, der Herr moge dir nicht und true erweisen. 21. Itai erwidert dem König, so war der Herr lebt und so war mein Herr, der König, lebt, wo immer mein Herr, der König, sein Word, seis zum Tod oder zum Leben, dort Word auch dein Diener sein. 22. Die sprach David zu Itai, Gut, sie weiter. So zog Itai aus Gat mit all seinen Luten und seinem gesamten Gefolge vorbei. 23. Das ganz Land weinte laut, waren das Volk vorbeizog. Der König stand im Kaidrontel, waren all Menschen in Richtung des Albums in der Steppen im Vorbeimaskiten. 24. Auch Zadok und Abjatha waren dort mit allen Leviten, die Bundeslade Gottes trugen. Sie stellten die Bundeslade Gottes ab, bis das gesamte Volk vollständig aus der Stadt Jezogen war. 25. Der König befahl Zadok, bring die Bundeslade Gottes in die Stadt Zurich. Wenn der Herr mir nadig sein Word. Ami hezu rukfuren und me in und sein wohnstat wiedersehen lassen. 26. Wenn er aber sagt, ICH habe kein Waldfallen und mir, hier bin ICH, soll im IT mir verfahren, y es im gefault. 27. Dann sagt der König zum Priester Zadok, Kerry in die Stad Zurich, und den Sohn Ahimars und Jonathan, der Sohn Abjathars, your beiden Son, soll len MIT uke sein. 28. Denk daran, ICH word und den Furten in der Wust war 10, bis ein Nachricht von uke kommt und mir berichtet erstattet. 29. So Brachten Zadok und Abjatha die Bunslade Gottsnack Jerusalem Zurich und blieben dort. 30. David Abestig den Olberg hinauf, Weinend und MIT verhultem haupt. Ajing Barfus und das gesamte Volk, das in begleitet, hat ebenfalls das haupt verhult und stieg Weinend hinauf. 31. Als David berichtet word, Ahitophel ist unter den Verschworen auf Absalom's seat, rief David, Herr, make Ahitophel's rat zunigte. 32. Als David auf dem Gipfel angekommen war, wo man Gott anbetet, kam im plötzlich David's Freund Husai, der Architer, MIT Zerissen in Kleiden und Erde auf dem Kopfint gegen. 33. David sagt zu ihm, wenn du MIT mir gehst, wirst du mir zur Last fallen. 34. Kehrst du aber in die Stad Zurich und sagst zu Absalom, dein Diener will ICH sein, O König, deines Vaters Diener war ICH früher, jetzt aber will ICH dein Diener sein. Dann kannst du Ahitophel's rat für mich verreiteln. 35. Die Priester Zadok und Abjatha sind dort bei dir, als, was du ausdem Königsballast erfasst, sollst du den Priestern Zadok und Abjatha berichten. 36. Sie haben ihr bei den Son bei sich, Zadok Sohn Ahimars und Abjathas Sohn Jonathan. Dirch ihr vermitteling konnte mir als zukommen lassen, was herausfindet. 37. So jing David's Freund Husai in die Stadt, und Absalom jing ebenfalls nach Jerusalem.